Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier sind Sie richtig. Sie hören Radio Gersheim. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder die Bürgerhilfe Gersheim. Mein Name ist Hans Küster. Es gibt nur ein Heim und das ist Gersheim. Hier wollen wir fröhlich sein, hier wollen wir glücklich sein. Es gibt nur ein Heim und das ist Gersheim. Hier wollen wir miteinander froh und glücklich sein. Heute hier zu Gast bei der Bürgerhilfe Gersheim das neu zukürende Quarnhofpaar Rolf Müller und Eva. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr seid nach über 50 Jahren wieder in Gersheim das Quarnhof-Prinzenpaar. Richtig so, oder Grafen. Grafen, Gräfin, Quatsch. Ja, so, so. Also so viel Wörter, da hört man über alle andere Bezeichnungen alles dazu. Ja, bevor wir einsteigen, hören wir erstmal Musik von der Gersheimer Bürgerwehr. Mit euch kann man feiern. Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval, Karneval

heute hier zu Gast bei der Bürgerhilfe Gersheim, das Quarnhofpaar, Gräfin Eva, Prinz Rolf oder Graf? Graf. Prinz. Oh ja, nun, ich bin immer noch dran von Zitat mit Prinz und Paar. Rolf, wie war denn dein Weg damals von 63, wie du das hier verfolgt hast? Du hast da Unterlagen bekommen von den alten Grafenpaaren, nicht wahr? Ich habe das große Glück, dass ich halt das Grafenpaar Erich und Emmy Weiser von 62, 63 als Freundespaar habe. Und wir konnten über die Emmy, der Erich ist leider mittlerweile verstorben, sehr viel recherchieren, über Bilder, über Utensilien. Ich trage die Originalkappe vom Erich damals mit den Federn. Ich habe das Schiffchen, wir haben die Proklamationsurkunde und wir haben die Pritsche, sodass wir wirklich original historische Sachen tragen dürfen und die dann eben auch zur Schau stellen dürfen. 63, 64 war das letzte Mal. Wo wurde denn früher gefeiert? Wir hatten damals noch das Parktheater oben auf der Benderstraße, vielen an, Gersheim wird es noch im Auge sein, leider heute nur noch mit der Schulaula, alles nicht mehr so prunkvoll und groß möglich, wie es damals war. Und da wurden natürlich bei diesen Kürungen der Grafenpaare richtig wild gefeiert. Im Laufe der Jahre hat sich das dann auch gesteigert. Ich habe hier mit dem Herrn Bücker, das war der letzte Graf von 63, 64, es gab eine eigene Grafengarde, es gab ein eigenes Wappen. Das können wir natürlich alles nicht stemmen. Das sollen dann mal die nächsten Grafenpaare machen, wenn wir wirklich schaffen, für diese Sache Nachfolge zu finden. Also da müsste mich noch mehr interessieren. Sie hatten das eigene Statuten, alles eigen damals. Das war damals von dem Komitee Gerresheimer Karneval schon richtig gut eingestiegen. Es gab wirklich eine Grafengarde. Das waren über 20 Leute. Darf ich eben auch, du sagtest eben, eine sogenannte Gerresheimer Karnevalsausschuss. Ihr habt das früher. Es gab vor der Gerresheimer Bürgerwehr 56 gegründet, viele kleine Vereine und die wurden halt gemanagt durch das Komitee Gerresheimer Karneval. Und dieses Komitee hat praktisch die Grafenpaare ins Leben gerufen, ja, und hat dann auch die Organisation übernommen. Waren die auch gleichzeitig Mitglied im Düsseldorfer Karnevalsausschuss auch und im Gersheimer? Man hat damals schon eng mit dem Komitee Düsseldorfer Karneval zusammengearbeitet. Ich weiß es also wirklich nur aus historischen Unterlagen, wo man das nachlesen konnte. Aber es gab damals schon eine sehr enge Zusammenarbeit. Gräfin Eva, wie ist denn jetzt dein Lebenswerk? Ist ja jetzt, musst du was Neues gestalten. Alles. Du bist jetzt, sagen wir mal, Veranstaltungen, viele unterwegs, jetzt im Karneval und so weiter. Was war denn dein erster, wie der Rolf dich angesprochen hat, du sollst Gräfin werden? Was hast du dir dabei gedacht eigentlich? Im ersten Mal musste ich etwas lachen, als der Rolf mich gefragt hat, ob ich Gräfin werden möchte, war meine erste Reaktion, warum ich? wir haben lange darüber gesprochen und der Rolf weiß, dass ich Karneval liebe, dass ich komme eigentlich aus dem Münsterland, bin aus dem Münsterland vor 9 Jahren hier nach Düsseldorf gezogen und habe diese Tradition des Karnevals in so einer großen Stadt für mich ja sehr lieb gewonnen und bin sehr viel aktiv immer gewesen, war im Damen-Elverrat, reite montags immer im Rosenmontagszug mit. Und über diese Liebe hinaus, zu diesem klassischen Termin, jetzt so eine Tradition wieder ins Leben rufen zu dürfen, ist für mich eine unheimliche Ehre. Also, dass ich jetzt Gräfin von Gerresheim sein darf im Karneval, diese Tradition zurückbringen und auch mit ein bisschen Erneuerung bestücken, weil es gibt nicht mehr, so wie der Rolf das eben beschrieben hat, diese vielen kleinen Vereine, sondern es gibt die Gerresheimer Bürgerwehr und wir wollen eben zeigen mit dem Graf und Gräfin Quart, dass wir für den Ortsteil Gerresheim da sind, also für die Kindergärten, für die Schulen, für das Krankenhaus, für Firmen, wenn es Karnevalsfeiern gibt, das ist das, was wir uns jetzt zum Anlass nehmen. Ja, wir machen mal eine kleine Musikpause und hören Alle Jecken fliehen hoch, gesungen von Prinz Carsten und Venetia Ursel aus dem Jahre 2013. Ursel stammte übrigens auch damals aus Bürgerwehrkind. Letzter Aufruf für die Passagiere des Fluges CC 2013 über Helau City. Alle Jecken werden umgehend zum Ausgang 11 gebeten. Kapitän Franke und seine Crew begrüßen Sie an Bord unseres Turbo-Spaßjets von Radschläger Airways. Bevor wir so richtig abheben, hier noch einige Hinweise zur Sicherheit. Zur Not befinden sich Ausgänge nach hinten an die Theke und an den Seiten in die Sektbar. Sollte es zu einem plötzlichen Stimmungsabfall kommen, fallen aus der Decke über Ihnen Luftballons und Konfetti. Ziehen Sie dann Ihren Nachbarn fest an sich heran, schützen ihn mehrfach und atmen Sie ruhig weiter. Bringen Sie zum Start Ihren Sitz in eine aufrechte Position und stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vor Ihnen flach auf dem Tisch liegen. Erzeugen Sie nun einen Luftwirbel und heben mit uns ab. Denn alle Jecken fliegen hoch. Was kann denn schöner sein? Alle Jecken fliegen hoch, ja, hoch. Schweben hier nur auf Spaß und Freude. Dieser Flug, der wird ein Hit, fliegt doch alle mit uns mit, denn die Jecken fliegen hoch. Liebe Fluggäste, zu Ihrer persönlichen Sicherheit ist heute eine Ärztin an Bord unseres Ratschlägerfluges. Sie hält das notwendige Medikament für Sie im Duty-Free-Shop bereit. Sie sparen also nicht nur theoretisch die Praxisgebühr. Gegen Kopfschmerzen bei Bierüberdosierung, Kribbeln in der Herzgegend, Wundtanzfuß, Heiserkeit, gebrochene Herzen, Stimmungsschwankungen, Helaumüdigkeit, Jöckreiz, Kussunverträglichkeiten, Heimweh nach Düsseldorf oder Rötung bei Kölnallergie empfehle ich Killepitch. Nicht in kleinen Dosen, sondern großen Flaschen, damit Sie auch morgen noch kräftig mitfeiern können. Denn alle Jecken fliegen hoch, wir starten durch in den nahen Himmel. Alle Jecken fliegen hoch, wir geben ab, was kann denn schöner sein? Alle Jecken fliegen hoch, hoch, schweben hier nur auf Spaß und Freude. Dieser Flug, der wird ein Hit, fliegt doch alle mit uns mit, denn die Jecken fliegen hoch. Was kann denn schöner sein? Alle Jecken fliegen hoch. Ja, hoch. Wir schweben hier nur auf Spaß und Freude. Dieser Flug, der wird ein Hit. Fliegt doch alle mit uns mit, denn die Jecken fliegen hoch. Ja, heute hier zu Gast bei der Bürgerhilfe das neu gewählte, muss man schon sagen, oder bestimmte Quahnhofpaar Eva und Rolf Müller. Wie habt ihr denn, ihr müsst euch auch da bestimmt verständlich haben, was zieht man an als Quahnhofpaar? Du lachst so, die Eva lacht auch so. Ja. Auch das wieder aus Bildern dokumentiert. Aha. Wir wollten jetzt nicht in ruschen Plüsch laufen, wir haben das etwas klassischer gestaltet. Bei mir ist ein dunkler Anzug und darüber eben halt das Cape. Dazu wichtig die Kopfbedeckung, die Pritsche. Mhm. Das war mein Schwerpunkt. Ich glaube, Eva erzählt mal selbst über ihr Ornat, ja, wie das aussieht. Bei mir durfte dieses Outfit auch eher klassisch aussehen. Das heißt, ich habe mich für lange Abendkleider entschieden und darüber auch das Ornat in dunkelblau und gold, was die Farben sind des Grafenpaars. Wir haben diese Farben auch wieder auferleben lassen. Und dazu habe ich ein Schiffchen und freue mich darüber, dass ich bei allen Auftritten immer einen frischen Blumenstrauß in der Hand tragen werde. Aha. Also, ich lese gerade hier, der letzte noch lebende Graf ist heute 86 Jahre. Ja, ist der Heinrich Bücker. Ja. Und hast du noch so Kontakt? Ja, auf jeden Fall. Heinrich Bücker war zur Kürung in der Aula, wurde eingeladen. Und Heinrich begleitet mich jetzt also auch bei allen Veranstaltungen. Wir hatten auf der Bennerstraße das Lichtanfest, der stand bei mir vor. Heinrich Friedrich Bücker. Wir haben sehr engen Kontakt, wir tauschen uns sehr aus. Ich lerne immer mehr von ihm, wie das früher abgelaufen ist und muss halt lernen, dass das schon eine Riesennummer war, die hier damals abgezogen war. Da kann ich mir die Kappe ziehen, das ist schon toll. Eva Gräfin, wie wird das denn aussehen? Wirst du auch mit einem Fahrzeug des Grafen Quadhofbar gefahren oder wie sieht das aus zu Lachzukowisch? Also wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, aber es geht auch hier darum, nicht das Prinzenpaar zu kopieren, ja, ja, sondern es geht als Graf und Gräfin Quad darum, diese Tradition Karneval hier im Ortsteil wieder stärker zu beleben. Und das heißt, wir wollen wirklich zeigen, es gibt auch Karneval in einem kleineren Ortsteil, wie man diesen anders gestalten kann. Und freue mich sehr, dass wir hinter unserem Grafenpaaramt einen guten Zweck verbinden konnten. Das heißt, dass wir... Da kommen wir gleich zu. Dann gehe ich erst noch darauf ein, wie werde ich abgeholt? Ganz klassisch, da ich in Derendorf wohne, werde ich zu den meisten Veranstaltungen mit Drive Now oder Car2Go fahren und dort auf den Grafen treffen. Und dann sind es die üblichen Verkehrsmittel, die mich nach Hause bringen oder zu den Veranstaltungen weiterbringen. Also, werden wir meistens hören, glaube ich, in Bendrad auch, Schlossgarde und so weiter. Machen. Wir sind in den Anfängen. Wir haben keine Adjutantur. Mhm. Ganz klar. Wir machen das. Wir machen das für uns und wir werden es aus unserem Mittel raus decken. Wie und wo wir beim Fedelzug, beim Großen Montag, so können wir schon sagen, sind wir auf dem großen Prunkwagen der Gerresheimer Bürgerwehr. Was wir in Gerresheim machen, das wissen wir nicht genau. Das sind noch Feinheiten, die wir absprechen werden. Ja, finde ich aber toll, dass ihr da nicht so wie Prunk reinkommt, wie verschiedene eigenes Fahrt. Man sieht sie jetzt schon mal vor Weihnachten, Prinzenpaar aus Unterbach oder weiß ich, wo die überall her sind. So. Also ne, ich finde das schöner so. Ja, dann machen wir wieder mit einer kleinen Pause und hören wieder Musik von Heinz Hülshoff, der Mann aus Ratingen. Stell dich vor. Als ich noch ne kleine Benz, nee, was kann ich da hier vor? Warum ist so vieles anders, als man denkt und wie man sagt? Levi, Jungs, sind meine Papto, alles hat so Sinne Sinn. Und wo manches anders schlechter jetzt zu lache drin. Stell dich für, ob du Düssel könnt mal Bötchen fahren. Nee, was wird das schön? Stell dich für um Hennekamp, da könntest du Hühner jagen. Nee, was wär dann schön? Stell dich für im Aberwald, da würden Apelhütte. Nee, was wär dann schön? Dann jüft es in Himmel die Eis, in der Schabau, der Ohr so heiß. Kinder, nee, was wär dann schön? Dann jüft es in Himmel die Eis, in der Schabau, der Ohr so heiß. Kinder, nee, was wär dat schön? Als ich noch ne kleine Fetz, da kann ich so oft hier sinn. Ein lecker Mädchen, man sich wünschte, dat ganz nett war und auch schön. Lebe, Jungs, ich da dat Schätz gefüllt, so wie tierst du mir schon. Und dat Abenteuer blieb nur Imagination. Stell dich vor, auf der Düssel könnt mal Bötchen fahren. Nee, was wär dat schön? Stell dich für um Hennekamp, da könntest du Hühner jagen. Nee, was wär dann schön? Stell dich für im Aberwald, da würden Apelhütte. Nee, was wär dann schön? Dann jüft es in Himmel jeist, in der Schabau, der Ohr so heiß. Kinder, nee, was wär dann schön? Dann jüft es in Himmel jeist, in der Schabau, der Ohr so heiß. Kinder, nee, was wär dat schön? Hütze Dach als alte Knabe, weiß ich, was so alles geht. Und warum sich manches Fähnchen öfter mal im Winde dreht. Lebe Glück, sagt niemals nie, denn so mancher Quatsch von heut und so mancher Blödsinn ist schon bald die Wirklichkeit. denn ich führe ob de Düssel könnt mal Wünsche fahren. Nee, was würde das schön? Stell dich für um Hände Kamp, dann könntest du Hühner jagen. Nee, was würde das schön? Stell dich für im Aperwald, da würden Apelhüpfe. Nee, was würde das schön? Dann jüft es in Himmel jeist, in Schabau, der auch so heißt. Kinder, nee, was würde das schön? Dann gibt es in Himmel jeist, in Schabau, der auch so heißt. Kinder, nee, was würde das schön? Heute ja zu Gast in Gersheim wieder, aus der Taufe wieder erklungen, ein Quadenhof-Grafenpaar, ja. Eva und Rolf. Rolf, dich kennt man ja in Gersheim besser wie jeder Hund, sag ich mal so. Oh, Hans. Ja, ist doch wohl, du bist doch mir bekannt. Viel Engagement, viel Einsatz. Ja, du machst ja sehr. Bis überall bist du da, einfach. Das stimmt auch. Hast du da früher mit diesem Gründer des Quadenhofbar, bist du denn abends beim Bett gegangen, konntest du richtig einschlafen und ist dich das da eingefallen mit diesem Grafenpaar? Oder wie? Vielleicht könntest du unser Zuhörer das mal verraten. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich so ein Bekloppter bin, der sich immer wieder was Neues einfallen lässt. Ja. Und hier war einfach der Hintergrund, mich hat das gereizt. Ich habe nachgelesen, recherchiert, ich habe mir Bilder angesehen und fand das halt eine sehr interessante Sache. Und dann haben wir es halt irgendwie ein bisschen katalogisiert und eingestielt. Und dann habe ich für mich, vielleicht auch mal nachts, wo ich nicht schlafen konnte, im Bett entschieden, ich mache das. Und die Gespräche mit der Bürgerwehr waren sehr positiv. Auch die Leute, die vorher mit mir im Elverat waren, wo ich sehr großen Wert drauf lege, denen ich das auch immer sage, was ich vorhabe, haben das auch unterstützt. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dieses Quadenhofpaar oder Grafenpaar vom Quadenhof so zu gestalten, dass es einfach volkstümlich ist. Wir wollen nicht abdriften, wir wollen nicht Prunk, sondern wir wollen einfach dem Karnevalisten nahe diese Zeit gestalten. Daher auch kein Prunk, sondern alles ganz easy. So Eva, jetzt darfst du mal richtig raushauen. Und zwar, jetzt darfst du mal, ihr seid das Quadenhofpaar, habt aber auch gute Ideen, muss man so sagen. Diese habt ihr ja vorgestellt bei eurer Körung. Und erzähl unser Zuhörer mal, was daraus gekommen ist oder wird daraus kommen. Was wird daraus kommen? Ja, bei uns geht es eben nicht nur darum, Prunk und Gloria und Glanz und Gloria zu zeigen, sondern wir wollen mit all unseren Auftritten auch etwas Gutes bewirken. Wir verkaufen unseren Orden, es gibt extra einen Grafenorden, im Miniaturformat und ein Orden kostet bei uns 5 € und der Erlös wird einem guten Zweck zugutekommen. Das geht zum einen hier an die Bürgerhilfe in Gerresheim, weil wir aus Gerresheim sind und den Gerresheimern etwas Gutes tun wollen und auch wieder zurückführen wollen hier in diesen Ortsteil. Und zum anderen möchten wir an unsere Marketenderin, die Kim Seifert, gedenken. Kim ist leider in 2017 verstorben und wurde in ihren letzten Tagen auf der Palliativstation der Universitätsklinik Düsseldorf sehr, sehr gut begleitet. Und deshalb kommt die andere Hälfte des Erlöses dieser Station zugute. Wir haben mit der Firma Röser Medical einen Sponsor gefunden, die das Ganze oder den ganzen Erlös verdoppeln werden, sodass wir auf einen hohen Betrag hoffen, den wir spenden können. Und wir haben darüber hinaus auch noch einige andere Sponsoren gefunden, die uns unser Grafenamt verschönern. Also zum einen haben wir mit dem Friseursalon Perfect Harmony, die Ele Arians, eine tolle Stylistin gefunden, die mich also immer für die Auftritte vorbereitet, sodass ich neben dem netten Kleid und dem Ornat auch dementsprechend perfekt gestylt bin für die Auftritte. Ich freue mich sehr, dass wir mit einem Freund, dem Jörn Harms, der den Düsseldorfer Ratschläger, der erste Düsseldorfer Altbierlikör, einen Sponsor gefunden haben, der also uns nicht verdursten lässt auf den Veranstaltungen, wo wir sind, und auch ja, uns dabei unterstützt, unseren sozialen Zweck, unseren guten Zweck zu erhöhen. Und wir freuen uns sehr, dass wir etwas mehr Wurfmaterial bekommen am Rosenmontagszug und auch bei uns hier am Fedelszug durch die Firma Katjes. Boah, Herr Brugans, also erstmal darf ich mich für die Bürgerhilfe schon mal ganz herzlich bedanken. Ich wollte auch bitten, wir haben ja, ich weiß nicht, ob die Einladung schon an euch reingekommen ist, wir machen ja den Dienstag, der 23. Januar, machen wir im, ich sag mal, bei dir zu Hause bald, im Haierhaus. ist ja dein weit bei mir um die Ecke. Ecke. Genau. Da machen wir ja, seitdem wir da sind, früher hier vor der Mantenstraße, machen wir da unsere Karnevalssitzung. Dann sind wir Samstag, der 27., schon seit vielen Jahren, muss man sagen, im DRK Lohbachweg. Ja. Dann werde ich euch gleich nochmal auch von mir eine persönliche Einladung überreichen für Samstag, der 13. Du lachst, weißt schon, was ist. Und ich würde euch noch mal ganz herzlich bitten, wenn ihr mal Zeit habt im Sommer oder im Herbst nächstes Jahr, also in diesem Jahr, ist ja nächstes Jahr jetzt. Nächstes Jahr. Oh, ich wollte das nicht. Aber im Jahr 2018, dass ihr da mal mitgeht, wenn wir Kinder einkleiden. Also das ist für, ist so Bewegungs, ist das so, wenn die Kinder für, ich sag mal, fast 100 Euro immer sich da neue Klamotten einkaufen, sind denn stolz. Ich hatte schon mal versucht, schon mal runter mit der S-Bahn, wollte ich hier nach Gersheim fahren, wollte dem Kind helfen. Ich sag so, ich komme jetzt, nichts. Die Kinder, der konnte kaum die Tüte schleppen, aber ließ sich nicht helfen. Nicht helfen, nein. Wir hatten auch im Jahre 2017, war das Düsseldorfer Prinzenpaar erstmalig dabei. Da war so ein kleines Mädchen, vielleicht 4, 5. Da saß nur bei der Venezia um Schoß und, ach, ich glaube, was das Mädchen der Venezia all die Fahrer, was für Schuhe anhat. Und. Und dann hatte sie, aber gehst du auch mit mir einkaufen? Ja. Da sollst du mich beraten, so klein, ich glaube, 4 Jahre oder 5 Jahre so um. Ja, dann ist in Venezia mitgegangen. Da war so toll, war das. Also Hans, wir werden dich da natürlich auch unterstützen. Ja, das wäre natürlich. Das kann ich jetzt schon zusagen, Eva. Ja, ja. Bei den Terminen, die werden wir direkt eintragen in den Kalender und da kommen wir natürlich hin. Dann ist so bewegbar, sag ich mal so. Wir kriegen ja jedes Jahr, die Zahl steigt und steigt, das ist schon bald ja nicht mehr machbar für unseren Verein, sag ich mal so. Also, ja, dann hören wir. Unterstützen wir euch ja auch, ganz klar. Wir hören mal wieder Musik. Wo wir sind, da ist was los. Wir suchen von der Muckekörb. Wir bringen gute Laune mit, brauchen kein Kredit beim Wirt. Da will keiner früh nach Hause gehen, jeder bleibt bei uns so gerne stehen. Da wo wir sind, ja da ist was los. Da wo wir sind, da ist die Stimmung riesengroß. Da wo wir sind, lacht man Gott sei Dank. Da wo wir sind keine Gläser mehr im Schrank. Und wir trinken auf Renate, Marianne und Beate. Auf den Tanz mit Damenwahl, auf den Helm und auf den Karl und auf jeden hier im Saal. Und wir trinken auf den Heiner, den Peter und den Rainer. Auf Luthers Beine und jawohl, auf den Hintern von Nicole. So langsam wird's hier voll. Da wo wir sind, ja da ist was los. Da wo wir sind, da ist die Stimmung riesengroß. Da wo wir sind, lacht man Gott sei Dank. Da wo wir sind, sind keine Gläser mehr im Schrank. Und wir trinken auf Renate, Marianne und Beate. Auf den Tanz mit Damenwahl, auf den Helmut, auf den Gang und auf jeden hier im Saal. Und wir trinken auf den Heiner, den Peter und den Rainer. Auf Jutters Beine und jawohl, auf den Hintern von Nicole. So langsam wird's hier voll, ja, so langsam sind wir voll. Ja, heute hier zu Gast bei der Bürgerhilfe Gersheim, das neu gewählte oder bestimmte Gwarnhofquar, Eva und Rolf. Wir haben jetzt schon mal über so viel Spenden, mein Gott, das finde ich so fantastisch, kann ich euch ehrlich sagen. Ich bin am besten jetzt schon nicht im Arm. Echt, also. Ja, wie seid ihr denn eigentlich hier gekommen auf diese Verteilung der Spenden? Das würde mich mal selbst interessieren. Wie habt ihr denn... Wie seht die denn Verteilung der Spenden? Ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Erstmal, wie seid ihr auf die... Wir machen da jetzt dieses Grafenpaar. Sollen wir auch was sammeln? Wenn ja, wie, was, wo? Und wofür? Und wofür? Das ist eine wichtige Frage. Wir sind ja als Graf und Gräfin Quart nicht nur für die Bürgerwehr das Grafenpaar, sondern wir wollen eben für den Ortsteil Gerresheim was Gutes tun. Und das heißt ja, dass wir nicht nur für einen Karnevalsverein da sind, sondern wir sind für alle Bürger und Bürgerinnen in Gerresheim da und wollen das dementsprechend auch verkörpern. Jetzt ist die Frage, wie kann man etwas für einen ganzen Ortsteil verkörpern? Weil wenn man in einen Sportverein etwas spendet, dann ist das nur für die, die Sport machen, da. Und somit haben wir uns den ja, wohl sozialsten Zweck hier in Gerresheim ausgesucht. Und deshalb ist es die Bürgerhilfe Gerresheim geworden. Von Gerresheimern für Gerresheimer. Was toll ist, was du hier leistest, was ihr hier leistet, was ihr hier auf den Weg bringt. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass, wenn es einem selber so gut geht, daran zu denken, dass es auch anderen Menschen nicht so gut geht und für diese da sein muss. Und natürlich, warum ist es dann die Palliativstation der Universitätsklinik Düsseldorf geworden, ist, dass wir Kim weiter bei uns im Herzen tragen und auch zeigen, dass Kim weiter mit uns Karneval feiert. Wenn nicht mehr so wie früher, ja, aber im Herzen weiter dabei ist. Naja, das ist ja, komm eh langsam. Ja, ja, dann machen wir ein bisschen Musik wieder. Scharf wie Mostert, gesungen von den Düsseltaler. Scharf wie Mostert und mit viel Charme liegen wir uns Karneval im Arm. Lieben Altstadthafen und auch unsere Kö, ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Lieben Altstadthafen und auch unsere Kö, ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Frikadellchen, Flönz und halber Hahn, sind als Snacks beliebt und wohlbekannt. Dann zum Mustard-Pot, noch kurz der Griff. Auf geht's, gib dem Ganzen den richtigen Pfiff. Scharf wie Mustard und mit viel Charme liegen wir uns Karneval im Arm. Lieben Altstadt, Hafen und auch unsere Kö. Ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Lieben Altstadt, Hafen und auch unsere Kö. Ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Schunkeln, Schäkern und noch vieles mehr. Das macht scharf und das gefällt uns sehr. Ja, Junge, glücklich wendelt da so mancher an. Na, wer weiß schon, was folgen kann. Jawohl, scharf wie Mustard und mit viel Charme legen wir uns Karneval im Arm. Lieben Altstadt, Hafen und auch unsere Kö. Ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Lieben Altstadt, Hafen und auch unsere Kö. Ja, das ist unser aller Düsseldorfs Milieu. Mein lieber Mann, ganz schön scharf. Ja, Quarnhofbar, Eva und Rolf. Jetzt haben wir schon gehört über die Spenden und alles. Ihr wollt die so verteilen, der kriegt was, der und alles so. Ich habe euch auch eben unsere Termine mitgeteilt, die beiden Karnevalsveranstaltungen im Haierhaus und im DRK Lohbachweg, wo wir auch schon seit vielen Jahren sind und haben dort immer ein, muss man sagen, ganz tolles Programm. Wie sieht denn, erzählt doch mal so, was habt ihr denn bis jetzt so an Auftritten? Können wir was zu sagen so? Wir werden natürlich schon, klar, die Gersheimer Bürgerwehr unterstützen, aber wir wollen auch präsent sein in den Kindergärten, wir wollen präsent sein in den Schulen, wir werden eben auch zum Beispiel den Fahrkarneval besuchen. Also wir versuchen schon einige Sachen auch auszusplitten und nicht nur reine Bürgerwehrsachen zu machen. Aktuell haben wir auch eine Einladung von Herrn Marco Schmitz bekommen in den Landtag. Also Ui. Wir dürfen ihn begleiten als Landtagsabgeordneten von dem Ortsteil Gerresheim. Und dort gibt es im, während der Karnevalszeit auch einen Empfang der Prinzenpaare. Da sind wir sehr gespannt drauf, dass wir eben jetzt auch dort Teil der Prinzenpaare in NRW sind und dort mit dabei sein dürfen. Und ich glaube, dass sobald es sich rumspricht, dass es das Graf und Gräfin Quad von Gerresheim gibt, dass wir auch in der Stadt mehr aktiv sind, bei der Hausbrauerei Schumacher, die uns auch sehr, sehr wohlgesonnen sind, dass wir dort nochmal den einen oder anderen Auftritt haben. Und somit manchmal muss man die Dinge auf sich zukommen lassen. Ich glaube, Rolf und mir ist sehr, sehr klar, dass spätestens ab dem 2. Januar-Wochenende die Wochenenden dem Ornat gehören und wir eine sehr, sehr schöne Session haben werden. Bis zum Rosenmontag, / bis zum Fischessen, wo dann unser offizieller letzter Auftritt sein wird. Das war ganz toll. Ein Jahr? Oder wie sieht das aus? Man kann das ja... Es ist halt immer Schluss. Ja, klar. Rosenmontag, Aschermittwoch und die Bürgerwehr macht den Samstag darauf halt im Schumacher traditionell Hoppeditz Beerdigung und da wird dann auch ganz offiziell unser Jahr oder unsere Session rum sein. Und dann wollen wir hoffen, dass wir mit der Vorlage, die wir gegeben haben, es in den nächsten Jahren weitere Grafen machen. Ja, warum hoffen so, ne? Also... Ich finde nur schade, dass er dann wieder einschläfen würde. Nein, das wird nicht einschlafen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir etwas zeigen, was auch anderen wichtig ist. Und ich glaube, genau dieser Punkt, dass manchmal macht man sich zu viele Gedanken, was man alles machen muss und berücksichtigen muss. Ich fand es grandios, dass Rolf Sohn gesagt hat, als wir Graf und Gräfin werden, dass er ein Lied direkt komponiert hat für uns, voller voller Freude. Und dieses Lied haben wir aufgenommen im Tonstudio und wir hatten auch auf unserer Chörung die erste Chance, dieses Lied zu performen. Ich bin gespannt, wie wir das ohne den Florian bei unseren zukünftigen Auftritten schaffen werden. Aber wir freuen uns auf viel Unterstützung im Publikum und ich glaube, genau das ist das, was wir in aktuellen Zeiten brauchen, wo es immer wieder darum geht, sich neu zu erfinden in Zeiten der Digitalisierung. Wir sind da, bringen etwas Altes zurück und schaffen damit auch wieder etwas Neues, woran sich die Bürgerinnen und Bürger aus Gerresheim erfreuen können. Sofort die Frage, wo hast du die CD? Hast du eine? Die CD habe ich ehrlich gesagt nicht dabei, aber wir haben eine CD von dem Lied und die können wir natürlich gerne zur Verfügung stellen. Wann bald kriegen? Kann ich dir morgen, glaube ich, noch reinreichen? Oder ja. Anfang der dann werden wir die jetzt gleich noch spielen. Ja. Florian ist auch beim Närrischen Ohrwurm dabei. Wir haben gemeldet. So, dann machen wir jetzt. So, und jetzt hören wir mal Rolf Müller und die Venezia Eva. Gräfin Eva, was sie zu ihrem Lied sagen. Und das hören wir anschließend, das Lied. So, Eva, du bist dran und danach so der Rolf erzählt, um was das Lied geht. Worum? Es geht um die Tradition wieder zurückzubringen. Und der Florian hat das so nett getextet, das Grafenpaar zurückzubringen. Und wir bringen die Stimmung auf die Bühne. Rolf Müller, jetzt sagst du mal ein bisschen vom Text. Das ist mein Sohn, der hat das toll gemacht. Ja, der hat so ein bisschen Unterbach mit reingebracht. Ich bin ja nun auch Unterbacher neu. Und der hat sich wirklich was einfallen lassen. Und ich glaube, ich sehe eine große Chance, dass er mit dem Lied auch ganz weit nach vorne kommt. Also wir hören jetzt mal das Lied. Das ist von der Grafentanz. Den Grafentanz von Florian Müller. Da bin ich richtig auch mal gespannt. Es war einmal ein Grafenpaar, das lebte in Gerresheim. Vergessen und verstaubt und nicht mehr dran gedacht, haben wir es zurückgebracht. Nun steht jetzt auf, nimmt die Gläser in die Hand. Der ganze Saal steht jetzt in Brand. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Ein Traum wird wahr, denn wir sind jetzt da. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Eva und Rolf, das Grafenpaar. Erst recht, das ist das Ziel. Kommt mit uns, wir spielen das Spiel. Düsseldorf, Hilau, das können wir auch. Wir rufen ins Leben diesen neuen Brauch. Ein Schritt nach links und die Hände hoch. Der Grafentanz geht jetzt erst los. Hakt euch ein. Ein Menschen mehr, das Grafenpaar ist wieder da. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Ein Traum wird wahr, denn wir sind jetzt da. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Eva und Rolf, das Grafenpaar. Seid bereit, genießt die Musik, der Grafentanz auf diesem Beat. Ein Schritt nach links und die Hände hoch. Heute Nacht seid ihr groß, aufgepasst, es geht jetzt los. Noch ne Runde auf dem Partyfloß, aufgeräumt und durchgekehrt. Der Tanz, der sich auf Ewigkeit bewährt und der geht so. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Ein Traum wird wahr, denn wir sind jetzt da. Das ist der Grafentanz, das ist das Grafenpaar. Eva und Rolf, das Grafenpaar. Ja, dann kommen wir so langsam zum Schluss der Sendung. Heute hier die Gräfin und der Graf, Gräfin Eva, Graf Rolf. So, was ist denn euer Wunsch? Haben wir schon gedacht, schönes Wetter. Ihr habt auch sehr viele Sponsoren, wurde eben darüber geschildert. Normal kann nur noch schönes Wetter uns helfen, nicht wahr? Ja, und ich glaube, das Schönste ist, wenn wir am Rosenmontag vom Wagen steigen und erkennen, dass wir das Grafenpaar, dass die Gerresheimer und Gerresheimerinnen, die dann in Düsseldorf in der Altstadt stehen werden, verstanden haben, es gibt jetzt ein Grafenpaar. Wenn wir das hingekriegt haben nach unserer Session, dann sind wir, ja, können wir stolz sein. Glücklich, und weil das möchten wir. Ja, also wir möchten den Ball neu anschieben. Also ich meine, was wir machen können oder ihr als Vorsitzender der Bürgerhilfe auch mit unseren monatlichen oder zweimal monatliche Radiosendung, da würde ich jederzeit unterstützen. Das muss ich ganz klar sagen. Also wenn es vielleicht noch im Januar noch was sein sollte, früher noch Bescheid sagen, ja, dann wird, also Anfang Januar läuft wieder erstmal unsere Prinzenpaar-Sendung.